Informationen aus Deutschland und der Welt in einer Stunde. Und immer aktuell auf radio-potsdam.de. Top 20. Die besten Plays der Woche. Mit Enrico Ostendorf. Hier sind die 20 meistgewünschten Radiohits der vergangenen Tage. Wir sind schon im zweiten Teil mit den Plätzen 10 bis 1. Es kommen zwei weitere Hit-Tipps und ein ehemaliger Nummer 1-Hit von 1984. Und ich will nochmal an unsere aktuelle Nummer 1 erinnern. Aus den vergangenen zwei Wochen. Imani, Don't Be So Shy. Noch 10 Hits, dann wissen wir, wer in dieser Woche auf den goldenen Charts rumsitzen darf. Gleich Shawn Mendes, das hier ist Mö, Final Song. Platz 10. Won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Hey, what's up, it's David Guetta. Hi, this is Madonna. Die Radio Potsdam Top 20 Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Platz 9. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And

wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein? Ey, da müsste Musik. Da müsste Musik sein. Die Top 20 Hörercharts bei Radio Potsdam. Top 20 History. Ein Rückblick in die Musikgeschichte. Es geht ums 1984, 32 Jahre ist das her. Da war die deutsche Band Alphaville und der Sänger Marian Gold super erfolgreich und wochenlang in den deutschen Charts auf 1 mit Big in Japan. Zwei neue Fernsehprogramme in Deutschland. Im Januar 84 starten RTL und Sat.1. Michael Jackson verbrannte sich bei den Aufnahmen zum Pepsi-Werbespot die Haare. Einige Monate später war er happy, denn er gewann 8 Grammys für sein Album. Und Nena schafft es immerhin auf Platz 2 der US-amerikanischen Charts mit 99 Luftballons auf Englisch. 99. In 1984 machte ja auch der Film Beverly Hills Cop den Komiker Eddie Murphy über Nacht berühmt. Eddie Murphy bekam die Rolle damals übrigens nur deshalb, weil Sylvester Stallone eigentlich die Hauptrolle spielen sollte, wenige Wochen vor Drehbeginn aber überraschend absagte. Der bekannteste Song vom Soundtrack ist von Harold Faltermeyer. Heute vor 32 Jahren, 1984, war bei den Franzosen Flashdance angesagt, Irene Cara mit ihrem Hit What a Feeling. Mega erfolgreicher Hit damals in den USA auf 1, bei uns nur auf Platz 3, weil an der neuen deutschen Welle war kein Vorbeikommen in den Charts. Aber in Frankreich auch auf Platz 1. Hurts when there's nothing but a slow glowing dream that your feet seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world

This Girl von Kums und Cookin' on Three Burners. Auf Platz 7 und davor Enrique Iglesias, Duel de Corazon. Gleich die Top 5 der Woche. Jetzt kommt Franz, If I Were Sorry. Platz 6. I crawled through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climbed the highest mountain, if I were sorry. Shouted from the top. Underwater until my lungs exploded. Walking through the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry. In the post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry. Your mistake had a price. Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex act as if there's nothing there? If I were sorry. Winke-Emoji at Tim the Tiger, der Lara aus JCNB gerade eine WhatsApp-Nachricht nach der anderen schickt. Als Deutschlehrerin finde ich es natürlich Daumen-Hoch-Emoji, dass du so gern schreibender Stift-Emoji. Trotzdem kann Lara dir im Moment kein Foto von ihren Glocken-Emojis schicken, da ihr Smartphone-Emoji bei mir auf dem Tisch-Emoji liegt. Aber sei nicht Tränchen-Emoji. Je länger dein Maiskolben-Emoji wartet, desto größer wird am Ende das Feuerwerk-Emoji. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. 89.2 Radio Potsdam. Top 20. Die besten Plays der Woche. Mit Enrico Ostendorf. Gleich ein brandneuer Song von Sarah Larsson. Felix Jähn kommt noch, Mike Perry, Imani. Und hier ist Platz 5. Major Lazer mit Justin Bieber, Cold Water. Hey guys, I'm Kygo. This is Matt Simons. Hi, we're Bastille. Hello, I'm Moo. Die Radio Potsdam Top 20 Hörercharts mit Enrico Ostendorf. Platz 4. Yeah.

mean to be rude, but I look so damn good on ya. Vierter und letzter Hitvorschlag, die neue Single von Sarah Larsson, Ain't My Fault. Top 20, die besten Plays der Woche. Auf 89.2 Radio Potsdam. Einen Platz weiter nach oben geht's für Mike Perry und Sean Martin. Platz 2. The Ocean. Please,

we are high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where. The dream that you dare to, why?